18.30 Uhr in der Rundschaumabend hören Sie Nachrichten. Nach einer Meldung der jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug werden die Staats- und Parteichefs der 5 Besatzungsmächte in der CSSR voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte zu einer neuen gemeinsamen Konferenz zusammenkommen. Als Tagungsort wurde laut Tanjug Dresden in Aussicht genommen. Die Agentur beruft sich auf gewöhnlich gut informierte Kreise in Prag. Als Konferenzthema nennt Tanjug die Beziehungen der sozialistischen Staaten zueinander im Lichte der jüngsten Ereignisse in der Tschechoslowakei. Der tschechoslowakische Ministerpräsident Černík gibt gegenwärtig über Radio Prag eine Regierungserklärung zur Frage des Truppenabzuges aus der CSSR ab. Er wiederholte zunächst die Ankündigung, die Streitkräfte würden nach und nach das Land verlassen. Die erste Phase des Rückzuges sei die Stationierung der Soldaten außerhalb der Städte. Černík fügte hinzu, die nächsten Phasen würden mit den verantwortlichen Stellen in den kommenden Tagen vereinbart werden. Erneut betonte der Regierungschef, die ausländischen Truppen würden sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Republik einmischen. Die nationale Verwaltung bleibe vollkommen der Regierung und den anderen Staatsorganen unterstellt. In diesem Zusammenhang dankte Černík der Armee für ihre Treue zur legalen Führung. Zum Problem der Pressefreiheit äußerte der Ministerpräsident, das Kabinett habe heute angesichts der anomalen Situation einige außerordentliche Maßnahmen ergriffen. Die Massenmedien müssten in dieser Lage unter vollständiger Kontrolle der Regierung stehen. Die tschechoslowakische Nationalversammlung, Staatspräsident Svoboda, Parteichef Dubček, Parlamentspräsident Smirkovský und Ministerpräsident Černík haben heute an die Bevölkerung appelliert, weiter Ruhe und Besonnenheit zu bewahren und Provokationen zu vermeiden. Das Zentralkomitee der KPC erklärte in einer Botschaft, das Plenum danke den Bürgern für die Unterstützung der Ideen des humanen und demokratischen Sozialismus. Besonders wurde die Hilfe der Industriearbeiter und der Arbeitermiliz hervorgehoben. Ähnlich äußerte sich Innenminister Pavel in einer Rede über Radio Prag. Er sagte, die Tschechoslowaken hätten durch ihre tapfere Haltung bewiesen, dass sie bereit seien, für den sozialistischen Staat zu kämpfen. Parlamentspräsident Smirkovský bat die Jugend der Hauptstadt, von einer für den Nachmittag auf dem Wenzelsplatz geplanten großen Demonstration abzusehen. Wörtlich erklärte er, die Folgen könnten unvorstellbar sein. Die Bevölkerung dürfe niemandem Gelegenheit zu einem Eingreifen geben, das tragisch enden könnte. Das gelte auch für andere Städte in den kommenden Tagen. Die tschechoslowakische Nationalversammlung hat die Besetzung des Landes erneut als widerrechtlich bezeichnet und die Regierung aufgefordert, von den Besatzungsmächten verbindliche Fristen für einen Truppenabzug zu verlangen. In der einstimmig angenommenen Deklaration heißt es, die tschechoslowakischen Streitkräfte seien in der Lage, allein die Sicherheit der Westgrenzen zu schützen. Gleichzeitig wird betont, der einzige Platz der CSSR sei in der Gemeinschaft der sozialistischen Staaten. Die Abgeordneten fordern die sofortige Freilassung aller seit dem 21. August Verhafteten sowie die unverzügliche Gewährleistung der normalen Arbeit aller staatlichen Institutionen und Massenmedien. Der Parteiführung unter Alexander Dubček sowie dem Aktionsprogramm der KPC sichern die Abgeordneten volle Unterstützung zu. Der stellvertretende tschechoslowakische Ministerpräsident Husák erklärte auf dem Parteitag der slowakischen KP in Pressburg, die Beschlüsse des außerordentlichen 14. Parteikongresses der KPC müssten rückgängig gemacht werden, da das Treffen in Prag nicht als legal anzusehen sei. Er betonte, andernfalls bestehe die Gefahr, dass kein Staat des Warschauer Paktes das neue ZK der KPC anerkennen werde. Husák lehnte das ihm vom außerordentlichen Plenum übertragene Amt im KPC-Präsidium ab. Nach Meldung des Geheimsenders Freie Donau haben auch alle anderen slowakischen Delegierten, die auf dem 14. Parteikongress zu ZK-Mitgliedern gewählt wurden, auf ihre Berufung verzichtet und sich mit Husák solidarisch erklärt. Und jetzt weitere Meldungen im Zusammenhang mit den Ereignissen in der CSSR. Prag. Der bisherige Leiter der Nachrichtenagentur Cetika Sulek ist tschechoslowakischen Rundfunkmeldungen zufolge auf Anweisung von Ministerpräsident Černík abgelöst worden. Zu seinem Nachfolger wurde der langjährige Chefredakteur der innenpolitischen Abteilung von Cetika Schuk ernannt, der als Reformkommunist gilt. Prag. Der Sender Nordmähren hat die tschechoslowakische Regierung unter Hinweis auf zahlreiche Betriebsratsresolutionen ersucht, sie solle die Besatzungsmächte zur Einstellung ihrer Rundfunksendungen über Stationen auf tschechoslowakischem Territorium auffordern. In den Entschließungen heißt es, die Programme stellten eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der CSSR dar. Belgrad, Prag. Der tschechoslowakische Außenminister Hayek ist nach der Teilnahme an der Debatte des Weltsicherheitsrates wieder in der jugoslawischen Hauptstadt eingetroffen. Der tschechoslowakische Ministerpräsident Černík hat inzwischen die im Ausland weilenden Kabinettsmitglieder angewiesen, bald an ihren Amtssitz zurückzukehren. New York. Vertreter von 9 Staaten haben heute beraten, ob es notwendig ist, den Sicherheitsrat noch einmal einzuberufen, um dem Antrag der Prager Regierung stattzugeben, der Rat möge sich nicht mit der Besetzung der CSSR befassen.